Das sind die aktuellen Themen. Förderverein der Nienburger Tafel, Tag der Kriminalitätsopfer und Schamalow verliert erneut. Radio Mittelweser. Lokalnachrichten für Nienburg und den Landkreis. Im Studio für Sie ist Philipp Moritz. Die Nienburger Tafel verfügt jetzt über einen Förderverein. Das Amt des Vorsitzenden bekleidet der ehemalige Nienburger Landrat Heinrich Eggers. Er wolle mit seinen Mitstreitern eine Gruppe aufbauen, die Tafel vor allem finanziell unterstützt, so der Vorsitzende. Heute ist Tag der Kriminalitätsopfer. Um diese kümmert sich seit 40 Jahren die Hilfsorganisation Weißer Ring. 1983 wurde die Außenstelle in Nienburg gegründet. Unterstützt werden Kriminalitätsopfer und ihre Familien. Genaueres weiß Außenstellleiter Peter Rosenkranz. Der Weiße Ring ist eine bundesweite, einzigartige, sage ich mal, Organisation, die sich als einzige eben um Kriminalitätsopfer kümmert. Dass die Opfer endlich auch mal im Mittelpunkt der Öffentlichkeit stehen. Die Öffentlichkeit will den Täter sehen, was passiert mit dem, was hat er gemacht. Das Opfer bleibt alleine, ist vergessen und ist natürlich schwer gezeichnet, aber keiner kümmert sich um ihn. Das war der Hintergrund, weshalb der Weiße Ring gegründet wurde. Gleich zweimal wurde die Feuerwehr gestern in den Kreerweg in Nienburg alarmiert. Einmal gegen 10 und erneut gegen 15.30 Uhr. Grund war beide Male die Auslösung durch ein technisches Problem. Die Einsatzkräfte mussten also nicht eingreifen. Und nun zum Sport mit Philipp Kessler. Die Damen der SG Schamalow verlieren auch das zweite Spiel unter Trainer Andreas Laurin. Gegen den MTV Barum stand es nach 90 Minuten 2:3. Durch die erneute Pleite rutscht die SG auf den 12. und somit letzten Tabellenplatz. Das rettende Ufer ist bereits 5 Punkte entfernt. Weiter geht es für die Schamalowerinnen am Donnerstag um 20.15 Uhr gegen den PSV Hildesheim. Keine leichte Aufgabe, denn der PSV ist momentan Tabellenzweiter. Soweit das Neueste aus unserer Lokalredaktion.